Mit dem Heiland will ich leben und ihm dienen nur allein. Denn ich weiß, der Heiland liebt mich und ich bin auf ewig sein. Ich lieb ihn von ganzem Herzen, er beschützt mich in der Not. Und nach diesem Erdenleben geh ich heim, wo Jesus wohnt. Sünde möchte ich vermeiden, Gutes will ich nur noch tun. Jesus Christus soll mich leiten, dann erst werd ich bei ihm wohnen. Ich lieb ihn von ganzem Herzen, er beschützt mich in der Not. Und nach diesem Erdenleben geh ich heim, wo Jesus wohnt. Einmal werd ich sein dort oben, bei dem Heiland in der Höhe. Ja, ich werde ihn dann loben und ihn preisen vor dem Thron. Ich lieb ihn von ganzem Herzen, er beschützt mich in der